Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 1, Tag 28. Hallo noch einmal an unsere wunderbaren Freunde, die uns erlauben, ihnen zu dienen. Ihr seid nette Leute. Schauen wir uns den nächsten Vers an, Vers 30. Denn wir schöpfen unser Leben nicht aus Menschen, sondern aus Gott, da wir mit Jesus, dem Gesalbten, verbunden sind. Schau dir das an. Nicht aus Menschen schöpfen wir unser Leben. Du meine Güte, wie viele Christen schöpfen ihr Leben aus anderen Menschen. Wenn ich diesem Mann nahe sein könnte, wenn ich in der Nähe dieses Mannes Gottes sein könnte, wenn dieser Mann mir die Hände auflegen könnte. Genau das war hier das Problem. Ich gehöre zu Paulus. Nein, ich gehöre zu Apollos. Und Paulus sagt ihnen, ihr schöpft euer Leben nicht aus jemand anderem, sondern aus Gott. Ich habe gelernt, absolut kein Vertrauen in Menschen zu setzen. Ich liebe die Menschen, die Gott in mein Team gestellt hat. Und ich liebe es, mit ihnen zu arbeiten. Es ist ein schönes Abenteuer und macht eine Menge Spaß. Es macht wirklich einfach nur Spaß. Aber ich setze mein Vertrauen nicht in sie. Denn mein ganzes Leben kommt von Gott, weil ich mit Jesus Christus verbunden bin. Ich weiß, sobald ich mein Leben von dem abhängig mache, was Menschen mir geben können, bin ich in Schwierigkeiten. Und doch tun die Menschen das ständig. Schau mal, was Paulus hier weiter sagt. Und nun ist er unsere von Gott gegebene Weisheit. Das ist sehr interessant. Hier spricht er von Jesus. Wir könnten noch lange darüber reden, aber das werden wir nicht tun, denn wir haben schon in anderen Lektionen darüber gelehrt. Also schau, Paulus sagt, dass seine von Gott gegebene Weisheit eine Person ist und das ist Jesus. Wenn du also mit Jesus verbunden und ihm nahe bist, hast du immer Weisheit. Aber er sagt auch, er ist unsere Tugend, unsere Heiligkeit und unsere Erlösung. Schau, Jesus ist unser Ein und Alles. Darf ich dir etwas sagen? Wenn du es nicht in Jesus findest, wirst du es auch nirgendwo anders finden. So viele Menschen versuchen, so viele Dinge an so vielen Orten zu finden. Sie versuchen, die Weisheit in dem zu finden, was sie gelernt haben. Aber Jesus ist meine Weisheit. Sie versuchen, Tugend zu finden in dem, was sie tun können. Aber Jesus ist meine Tugend. Sie versuchen, Heiligkeit durch ihre guten Taten und ihre guten Werke zu erlangen. Aber deine guten Werke werden dich niemals heilig machen. Denn es ist eine Person, die zu deiner Heiligkeit geworden ist. Und diese Person ist auch zu deiner Erlösung geworden. Meine Freunde, ich hoffe, dass Gott mich irgendwie benutzen kann, um euch alle, die ihr zuhört, an diesen Ort zu bringen, an dem Jesus allein absolut alles für euch ist. Schau, Paulus kommt dann in Vers 31 zur Schlussfolgerung. Und damit erfüllt sich, was geschrieben steht. Was will er damit sagen, wenn er sagt, damit erfüllt sich? Dass Gott uns alles in Jesus gegeben hat und nichts in Menschen. Darin liegt die Erfüllung. Wenn sich jemand rühmt, so soll er sich nur dessen rühmen, was der Herr getan hat. Ach du meine Güte, meine Freunde, wenn wir nur lernen würden, so zu leben. Wir würden den ganzen Tag lang herumlaufen und uns der großen Dinge rühmen, die der Herr getan hat. Wir würden niemals mit etwas prahlen, das wir für ihn getan haben. Es ist etwas Wunderschönes, wenn Gott Menschen, die sich ihm hingeben, gebrauchen kann. Wenn Gott jemanden nimmt und sagt, lass mich mit meiner Weisheit und meiner Kraft durch dich hindurchfließen. Wenn Gott jemanden nimmt und sagt, lass meine Heiligkeit durch dich sichtbar werden. Das ist etwas ganz Besonderes, weil Gott dadurch so viel Ehre bekommt. Ich bin mir ganz sicher, dass in dieser großen und mächtigen Bewegung Gottes der letzten Ernte, die Gott uns geschenkt hat, sein Name so hoch erhoben wird, dass er so viel Ruhm bekommt und jeder Mensch, der versucht, sich selbst hochzustellen und seinem eigenen Namen Ruhm zu bringen, zu Fall kommt. Wir müssen also an diesen Punkt kommen, an dem er alles für uns ist. Wenn er alles ist, wird er überall, wo wir hingehen, verherrlicht werden. Juhu, wir haben Kapitel 1 abgeschlossen. Ich bin so glücklich und ich hoffe, ihr seid es auch. Bis morgen, Leute. Ciao, ciao.